Presse lügt! Regnet und auch über! Wir sind ja nicht auf der Schweinedemo. Na hier! Schweinedemo ist scheiße, ne? Da filmt doch die ganze Zeit. Du bist doch scheiße. Das ist mein Fresser. Da sitzt du ja.